Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster. Erschienen die Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumen der Blumen im Winter. Ich träumte von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen, von Küssen, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach. Nun sitze ich hier allein und denke den Traum nach. Die Augen schließe ich wieder, noch steht das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halte ich mein Liebchen im Arm?